Contrabanda FM, ni adulta, ni adúltera, ni adulterada. 18 años de libertad de las ondas, en el 91.4 de la FM del Dial de Barcelona. Radio Contrabanda, ab 18 saal ka ho gaya hai. Hawa ke lehron pe aapke jazbaat ka tarjuman. Barcelona shahar se 91.4 FM pe. Radio Contrabanda. Buah, ese Yona Nai, Radio Contrabanda, 18 años de libertad en las ondas, ni adúltera, ni adulta, ni adulterada, como te lo cuento, primo, en el Dial de Barcelona 91.4. Contrabanda FM, ni adulta, ni adúltera y ni adulterada, 18 años de libertad en las ondas, no 91.4 FM de Barcelona, parabéns Contrabanda. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Freitag, 13. März 2009. Contrabanda, Niemandsland. Ich glaube, es ist ein schöner Tag. Ich werde mein Rad verkaufen, meine Lieblingsbücher auch. Ich werde diese Gegend verlassen, gib meine sonnige Wohnung stört meinen Plan zu verfolgen, melde ich das Telefon ab und gebe meinem Kreislauf die Stille, die ich wesentlich nötiger hab. Ich werd keine Spuren hinterlassen, kein langes, vertrautes HS hatte nicht die geringste Chance, als ich mir innerlich sicher war. Das könnte ein schöner Tag werden. Das könnte ein schöner Tag werden. Das könnte ein schöner Tag werden. die Gruppe kam seit als Beginn zum Auftakt zu unserer heutigen Niemandsland-Sendung. Leider gibt es sehr viel traurige Nachrichten und traurige Meldungen in dieser Woche. Zum Beispiel das Massaker, der Amoklauf in Baden-Württemberg vom vergangenen Montag, glaube ich, war es, oder Mittwoch, oder Dienstag. Jedenfalls, wir bieten auch heute wieder allen Hörerinnen und Hörern gepflegte und niveauvolle Unterhaltung, Musik von heute, gestern und übermorgen, aktuelle Nachrichten über das Geschehen in Politik, Kultur und Gesellschaft sowie Hintergründe zu wichtigen Themen aus Gegenwart und Vergangenheit. Das ist Niemandsland hier bei Kontrabanda 91.4 FM. Tja, und jetzt habe ich hier ein bisschen Leerlauf auf meiner CD. Aber das wird schon kommen. Da ist nämlich hier, Moment. Ja, das ist ja echt ein toller Auftakt, meine Damen und Herren. Hier bringe ich was und dann kommt nichts. Das ist ja toll. Es ist ein... Gut, dann machen wir was anderes. Dann lassen wir Keimzeit weiterlaufen. Sind auch nur langgezogene Formate. Berlin heute aus meiner Sicht ist das Schärfste. Natürlich nicht. Berlin heute aus meiner Sicht ist das Schärfste. Natürlich nicht. Berlin heute aus meiner Sicht ist die Superlative. Natürlich nicht. Die Tage beginnen mit der Müllabfuhr und enden mit den Spätnachrichten. Schlaflos, nahtlos, unaufhörlich hört man diese Stadt berichten und artikulieren mit einem Galgenhumor, wenn es gilt, ihren guten Ruf zu vernichten. Die alte Dame stinkt. Von den Kapillaren bis hin zu den Venen, da wo Tiefdruckgebiete durch ihre Eingeweide fegen, sie duftet allerdings auch nach frischem Blut, nach junger Liebe und nach einem warmen, süßen Sommerregen. Thank you. Hause bewahrte der Vater von Tim K. die Waffen auf. 15 Gewehre und Pistolen, alle legal erworben. Vermutlich mit ihr, eine Waffe der Marke Beretta, ähnlich wie diese, soll Tim um sich geschossen haben. Über 100 Stück Munition soll er dabei gehabt haben. Bis zu 15 Mal kann man ohne nachzuladen damit schießen. Tim, berichten Freunde, soll schon immer Spaß an Waffen gehabt haben. Das hat einem halt so richtig viel Spaß gemacht, auch so Zielscheiben oder so mit der Software, mit so Plastikkugeln zu schießen. Nach dem Amoklauf in einer Erfurter Schule 2002 ist das Waffenrecht verschärft worden. Jäger dürfen ab 18 Jahren Waffen besitzen, Sportschützen erst ab 21. Dazu wird meist ein Eignungstest verlangt. Tim hätte also gar keine Waffen kaufen können, doch er nahm die Waffe vom Vater aus, wie es heißt, einem teilweise ungesicherten Waffenschrank. Dabei schreibt das Waffengesetz hier strikte Regeln vor. Die Waffen müssen je nach Waffenart sicher aufbewahrt worden im Tresor mit Kombination oder einem verschlossenen Raum. Das heißt, da ist auch genau vorgeschrieben, dass es dicke Stahltür sein müssen, dass dicke Mauern sein müssen. Rund 3,6 Millionen Menschen besitzen in Deutschland legal eine Waffe. Der Vater von Tim ist in einem Schützenverein, deshalb hatte er die vielen Gewehre und Pistolen. Ich kenne kaum einen jungen Menschen, insbesondere Jungen, der nicht von Waffen in einer gewissen Altersphase angezogen sich fühlte und auch vielleicht gerne die mal in die Hand nehmen wollte und ausprobieren wollte. So gesehen ist das durchaus bemerkenswert, wenn zu Hause 18 Waffen rumliegen. Warum liegen da 18 Waffen? Wären die nicht woanders vielleicht sicherer aufzubewahren? Neue Waffengesetze seien nicht nötig, heißt es aus der Politik. Sie müssten lediglich eingehalten werden. Sollten die Eltern die Waffen nicht sicher genug weggeschlossen haben, ist das jedoch ein klarer Verstoß gegen das Waffengesetz. Es drohen ihnen bis zu 10.000 Euro Strafe. Die Albertville-Realschule in Winnenden bei Stuttgart. Am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr begann hier der Polizei zufolge der Amoklauf. Der 17-jährige mutmaßliche Täter, ein ehemaliger Schüler, soll demnach während des Unterrichts gezielt in zwei Klassenräume eingedrungen sein und dann offenbar wahllos um sich geschossen haben. Nach Polizeiangaben vom Mittag kamen dabei mindestens 11 Menschen ums Leben, die meisten von ihnen offenbar Schüler. Außerdem wurden demnach mehrere Personen verletzt. Der Täter konnte fliehen, wurde aber bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet. Die Schule sei evakuiert worden, Schüler und Lehrer würden von Ärzten, Psychologen und anderen Hilfskräften betreut. Tatort Albertville-Realschule im baden-württembergischen Winnenden. Die ersten Kerzen und Blumen werden vor dem Gebäude niedergelegt. Am Vormittag hatte hier der ehemalige Schüler Tim Kretschmer, hier im Jahr 2004 bei einer Ehrung des Tischtennisvereins, 9 Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren, 3 Lehrer und eine weitere Person erschossen. Im 25 Kilometer entfernten Wendlingen schließlich stellte die Polizei den Amokläufer. Bei einem Schusswechsel kamen 2 Passanten ums Leben. Der 17-Jährige tötete sich nach Erkenntnis der Polizei wahrscheinlich selbst. Die Bilanz: insgesamt 16 Tote. Der Schock sitzt tief. Eine Schülerin. Habe ich halt erstmal gedacht, ja, es ist eh nur alles nur irgendwie Spaß und eine Übung oder sowas. Da habe ich erfahren, dass ein Freund von mir gestorben ist aus der 10. Klasse. Der hat besorgt, da sein Bein war gebrochen, der konnte nicht mehr weglaufen oder so. Und dass dann der Rest aus dem Fenster gesprungen ist. Eine andere Freundin von mir hat sich ihr Bein gebrochen, weil die aus dem 3. Stock gesprungen ist. Das war in unserem Klassenzimmer, aber zum Glück nicht meine Klasse. Und ich weiß, es ist einfach, ich verstehe nicht warum, ich weiß auch nicht jetzt, wie es weitergehen soll. In der Turnhalle der Schule werden die Angehörigen der Toten psychologisch betreut. Polizeiseelsorger Knuppe. Die sind jetzt in Gruppen beieinander und versuchen, eine erste Reaktion auf dieses grausame Geschehen auszuhalten, miteinander auszuhalten. Am Abend wurden die Leichen abtransportiert. In Winnenden wird später ein erster Trauergottesdienst abgehalten. Sicher nur der Anfang einer langwierigen Aufarbeitung der schrecklichen Ereignisse. Wovor haben wir Angst? Vor der Opposition, der Regierung? Vor den Behörden, der Polizei? Vor dem Terror? Dem Verfassungsschutz? Vor Faschisten? Oder vielleicht vor Kommunisten? Vor christlichen Kapitalisten? Wovor haben wir Angst? Vor dem Fortschritt, dem Rückschritt, dem Gleichschritt? Vor dem GAU? Vor dem Auftritt, dem Abtritt, dem Beitritt, dem Fehltritt? Oder vor dem Arschtritt? Wie wäre es mit Angst vor Intellektuellen? Oder vor der Freiheit der anderen? Hast du Angst vor deinem Vorgesetzten? Hat er Angst vor seinen Untergebenen? Wovor haben wir Angst? Der Infarkt, die Kündigung, Krebs, der nächste Unfall? Wir sind doch alle gut versichert. Keine Angst vor dem Einbruch. Wovor haben wir Angst? Prüfung, Durchfall, Versagen, gesellschaftlicher Abstieg. Angst vor der Gosse, vor dem Leben ganz allgemein. Oder sollte es die Angst vor sich selber sein? Wieso haben wir Angst? Nichts zu essen, nichts zu trinken, keine Frau, kein Mann, keine Aufgabe mehr. Das Altern, Strafe im Jenseits, kein Sportwagen, vielleicht Einzelhaft. Wieso haben wir eigentlich Angst? Angst vorm Denunzieren? Wir sind doch unbefleckt. Wir können nur selbst Denunzianten werden. Angst davor, unsere politische Meinung zu äußern? Aber das ist doch Unsinn. Wir haben doch das Grundgesetz. Lest es mal. Das beruhigt. Denn das Grundgesetz schützt den Bürger vor dem Staat. Das Grundgesetz schützt den Bürger vor dem Staat. Das Grundgesetz schützt den Bürger vor dem Staat. Oder schützt es den Staat vor dem Bürger? Kerzen anzünden für die Opfer des nahezu unfassbaren Amoklaufs in Baden-Württemberg. Bei den Jugendlichen, die Zeugen der Tat eines 17-Jährigen in seiner früheren Schule waren, sitzt der Schock am Tag danach tief. Ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob ich jetzt auf der Schule bleiben will, weil jedes Mal, wenn man da jetzt reinläuft, natürlich die Erinnerungen kommen. Angst auf jeden Fall und Schock halt, Trauer, alles. 15 Menschen und der Täter kamen bei dem Gewaltakt ums Leben. In den beiden umliegenden Kreiskrankenhäusern werden derzeit 4 Personen stationär behandelt. Krankenhaussprecherin Christiane Scheel. Also dem Patienten geht es den Umständen entsprechend gut. Es sind keine lebensbedrohlichen Verletzungen und sind alle auf dem Weg der Genesung. In der Politik wurde unterdessen die Forderung nach einem Einsatz von Metalldetektoren an Schulen laut. Eine Debatte, die laut Unionsinnenexperte Wolfgang Bosbach mit Bedacht geführt werden sollte. Videoüberwachung, private Sicherheitsdienste, das gibt es heute schon. Aber wir sollten die Schulen nicht zu Hochsicherheitstrakten machen. Schulen sind ja nicht nur Orte von Lehren und Lernen, das sind auch gesellschaftliche Mittelpunkte in vielen Städten und Gemeinden, die öffnen sich. Und deshalb können wir nicht Schulen so hermetisch abriegeln wie Gefängnisse. Ich habe nicht den Knopf gedrückt, doch warum werde ich es schlapp verrückt? En los cines aquí en Barcelona y en todo el territorio del Estado español, a partir de este fin de semana, una película sobre el tal llamado otoño alemán. Se trata de una reconstrucción de la historia de la República Federal Alemana entre 1967 y 1977, una década. Alemania, década de los 70. Un grupo de idealistas terroristas dirigido por Andreas Bader, en la película representado por el señor actor Moritz Bleibtreu, Ulrike Meinhof, Martina Gerek en la película y Gudrun Enslin, Johanna Bukalek en la película, libra una violenta guerra contra lo que perciben como el nuevo rostro del fascismo, el imperialismo americano respaldado por el establishment alemán, buena parte del cual tiene un pasado nazi. Pues muchos motivos para luchar contra el sistema había en aquellos años. Tras recibir formación militar en un campamento de Al-Fatah en Jordania, el grupo atraca bancos y lleva a cabo una serie de atentados violentos y mortales. El número de muertes empieza a elevarse y con él el histerismo de la prensa. El jefe de la Policía Federal Alemana, el señor Horst Herold, en la película representada por Bruno Ganz, acumula un enorme aparato policial. En 1972 logra capturar a Bader, Enslin y Meinhof, así como a otros miembros de la RAF. RAF. En las siglas en alemán quieren decir Rote Armee Fraktion. En castellano, facción del Ejército Rojo. Solo cuando ya se encuentran en cautividad es cuando los líderes de la RAF adquieren verdadero poder político. Cada vez más gente respalda su causa y la RAF recluta a una serie de nuevos miembros, que incluye a Petra Schön, en la película Alexandra María Lara, y la nueva figura dirigente, Brigitte Mohnhaupt, Nadja Uhl. El violento enfrentamiento entre el Estado alemán y la RAF acaba por descontrolarse en el otoño de 1977. Seis semanas después del secuestro de un destacado industrial, toman un avión con 86 turistas alemanes a bordo. La película, dirigida por Uli Edel, está basada en el libro de Stefan Aust sobre el terrorismo de la RAF, Der Bader-Meinhof Complex, el complejo Bader-Meinhof, que narra los acontecimientos que alcanzaron su punto álgido en el otoño alemán de 1977, con el secuestro y liberación de los pasajeros y la tripulación del avión Landshut de Lufthansa, los suicidios de los líderes de la RAF, que se encontraban en prisión, y el asesinato del presidente de la patronal alemana, Hans-Martin Schleyer. Pues sí, suicidios, habéis oído bien. Todos los tres líderes de la RAF se encontraron un día con un disparo, una mañana con un disparo en la nuca en sus celdas de la cárcel más estrictamente vigilada quizás del mundo, en Stuttgart-Stammheim, y directamente las autoridades del Estado difundieron la noticia de que haya sido un suicidio. Pues es como un tabú, este suicidio, diríamos, no se puede poner en entredicho porque forma parte de la religión del Estado. Algo como en su momento los armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, por ejemplo, que en su momento fue un tabú casi religioso que difundieron por todos los órganos de prensa y de medios de comunicación en el mundo, hasta que comprobaron lo contrario. Aún nadie pudo comprobar exactamente lo contrario, pero vaya. Stefan Aust quedó muy satisfecho de la adaptación de su libro, el autor del libro. Desde el primer momento tuve la sensación de que Bernd Eichinger y Uli Edel tenían el mismo objetivo. Como yo, querían contar la historia con toda su complejidad y tratar al mismo tiempo de llegar al meollo de todo. La película contribuye también a resolver la polémica de si algunos miembros de la banda no se suicidaron en la cárcel, sino que fueron asesinados, algo que ya había sido aclarado por el propio Aust. Dice: tras la caída del muro de Berlín, se descubrió que varios antiguos miembros de la RAF se habían escondido en Alemania Oriental, donde recibieron nuevas identidades. Todos estos antiguos miembros de la RAF hicieron declaraciones a la policía, lo que supuso que saliera a la luz mucha información nueva. Uno de los nuevos datos más importantes que surgieron fue el hecho de que tras el asesinato de Hans-Martin Schleyer, tuvo lugar una conversación muy franca entre los miembros de la RAF, siempre según Aust, durante la cual, siempre según Aust, les dejaron bien claro que las muertes de Meinhof, Bader Ensslin y Jan Karl Raspe habían sido suicidios. Siempre según Aust. Ya en 1978, el productor Bernd Eichinger, El perfume, El hundimiento, quiso llevar la historia de Ulrike Meinhof y su banda al cine. Había vivido los movimientos estudiantiles de los años 60, que habían traído el desmantelamiento de las estructuras autoritarias, una solidaridad recién descubierta entre los jóvenes, la búsqueda de nuevas formas de vida y relacionarse unos con otros. Pero entonces la gente empezó a hablar de usar la violencia como instrumento político. Cuando el movimiento se volvió militante, también se hizo autoritario, y eso me resultó inaceptable. Si alguien se planta ante mí presuponiendo su propia autoridad, no puedo tomarlo en serio. Así que podría decirse que mi motivación para hacer esta película fue la misma que para hacer El hundimiento. Eichinger sabía que para hacer RAF debía romper algunas de las reglas más fundamentales de la estructura narrativa y la dramaturgia en el cine. En este filme, cita, no hay héroes, nadie con el que el público se pueda identificar. Tampoco hay una trama en el sentido más estricto, no es una narrativa lineal. En vez de eso, queda únicamente la monstruosidad de los hechos que atrapa la atención del público y hace que la historia siga avanzando. Igual que ya hizo en El hundimiento, Eichinger se encargó también de escribir el guión. Sabía que tendría que condensar 10 años de historia en un largo metraje, algo que lo hacía casi imposible siguiendo un enfoque tradicional. En vez de eso, decidió usar una forma de dramaturgia inconexa a la que llama Fetzendramaturgie, dramaturgia triturada, Fetzendramaturgie. La película consta de una serie de piezas de un rompecabezas que el público debe reconstruir para conseguir la imagen general. Los personajes aparecen para permanecer a menudo sin nombre y vuelven a desaparecer. Sie haben die Seite der demonstrierenden Studenten eingenommen. Warum? In der rechten Presse ist die Schuld an der Katastrophe vom 2. Juni den Studenten selbst in die Schuhe geschoben worden. Die Wahrheit ist aber, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist. dass Reden ohne Handeln Unrecht ist. Wir bauen eine Gruppe auf. Wir werden die politischen Verhältnisse ändern. Wie soll das denn gehen? Was ist das für eine scheiß bourgeoise Fragestellung, ne? Wir machen das. Man wird dabei draufgehen. Wir sagen, der Typ in der Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Und natürlich kann geschossen werden. Kaltblütig abgeknallt. Jetzt ist Krieg. Ich denke mal, dass der Spuk bald vorbei ist. Ich denke, dass Gruppierungen, die die Verhältnisse als Bedrückung empfinden, nicht zögern werden, Bomben in das aus ihrer Sicht verkrustete Bewusstsein der Gesellschaft zu schmeißen. Das heißt, Gleichstellung der... Sie haben die Pflicht, das Angeklagte hier zu bleiben. Lass mich doch nicht zwingen, du Arschloch! Ja, Sie können doch von mir hören, dass Sie ein faschistisches Arschloch sind. Miese Ratte. Wir müssen Sie da rausholen, das war bald. Ein paar in unserer Gruppe denken, wir könnten eine 747 SP kapern. Die lassen wir dann über Bonn kreisen, dann ist der Sprit alle und das Ding fällt runter. Die Aktionen, die draußen laufen, sind von Leuten der zweiten und dritten Generation gemacht worden. Dem gegenüber, was jetzt läuft, haben wir eine eher gemäßigte Politik verfolgt. Heißt übrigens Klostergeist. Es ist eine polnische Gruppe und, wie ihr wohl gemerkt habt, singen die auch auf Polnisch. La señora Meinhof es periodista. ¿Quieres tirarte a mi novia? Formaremos un grupo y cambiaremos la situación política. Es una locura. Debo hacerlo. Tenemos una responsabilidad ante la historia. Esa es la generación de Auschwitz. Van armados. Nosotros no. Debemos armarnos. El gobierno nos ha encomendado la misión de acabar con el terrorismo en este país. Es la guerra. Necesito contar con todas las fuerzas de seguridad de la República. Algunos pensamos que podríamos secuestrar un 747 y emitir un ultimátum. Lo estrellaríamos en el centro de Bonn.

Es ist Freitag, der 13. März 2009. Ein paar vermischte Meldungen und Nachrichten. Berlin. Ende Februar gab es 6,05 Millionen hilfsbedürftige Personen in 3,5 Millionen Bedarfsgemeinschaften in Deutschland. Davon waren 4,846 Millionen Menschen erwerbsfähig. Nicht alle davon sind auch arbeitslos gemeldet, etwa wenn sie ein Kind betreuen oder einen Angehörigen pflegen. Im Februar gab es 2,253 Millionen arbeitslose Hartz-IV-Empfänger. Das waren knapp 2/3 aller Arbeitslosen. Eine Durchschnittsbedarfsgemeinschaft erhielt im Monat 826 Euro an Unterstützung. Dabei variiert die Geldzahlung je nach Größe der Gemeinschaft. Eine Person bekam im Schnitt 696 Euro, eine Familie mit 5 und mehr Mitgliedern bis zu 1.366 Euro. Die Organisation des Hartz-IV-Systems ist politisch umstritten. Derzeit existieren drei unterschiedliche Modelle. Die 349 Arbeitsgemeinschaften ARGEN stellen das Regelmodell dar, in denen Arbeitsagentur und Kommunen zusammenarbeiten. Daneben betreuen 69 Kommunen, 63 Landkreise und 6 kreisfreie Städte als Optionskommunen die Hartz-IV-Empfänger ohne Arbeitsagenturen. In 2 Dutzend weiteren Kommunen werden die Aufgaben getrennt wahrgenommen. Die Arbeitsagentur zahlt Hartz IV aus und kümmert sich um die Vermittlung. Die Kommunen zahlen Unterkunft sowie die flankierende Unterstützung wie Schuldnerberatung und Kinderbetreuung. Berlin. Online-Durchsuchung von Computern. Eine sehr umstrittene Sache. Aber leider ein Instrument aus dem Schattenreich der sogenannten Sicherheitspolitik. Geheimdienste sind da immer sehr fleißig dabei. Eine interne Untersuchung des Kanzleramts zeigt, wie häufig der Bundesnachrichtendienst, BND, der Deutsche Auslandsgeheimdienst, in fremde Rechner eindringt. Nun gibt es Stimmen, die werden immer lauter, den Nachrichtendienst doch etwas stärker zu kontrollieren. Mehr als 2500 Mal heißt es, im BND sei der Dienst mittlerweile in fremde Rechner im Ausland eingedrungen. In den meisten Fällen installieren die Beamten einen Keylogger, ein Programm, um Tastatureingaben mitzuverfolgen und so Passwörter zu entwenden. Anschließend öffneten sie das fremde Mailfach und warteten den Briefverkehr und werteten den Briefverkehr aus. Oft über viele Monate und manchmal sogar über ein halbes Jahr. Gelegentlich verschicken die Geheimen auch einen sogenannten Trojaner, mit dem, wie bei Abdul Qadir Khan, der gesamte Inhalt einer Festplatte heimlich nach Deutschland kopiert wird. Das ist also eine der häufigsten Praktiken. Die Online-Durchsuchung, das wissen die Pullacher seitdem, ist ein mächtiges Werkzeug. Der Einsatz der Spähtechnik erweitert das klassische Repertoire der Dienste. Es ist die Ausweitung der Spionagetechnik ins Internet. Die meisten Geheimdienste weltweit setzen das natürlich ein. Da sollte man sich keine Illusionen machen. Allen voran natürlich ganz feste, fleißig immer die Amerikaner und die Israelis. Die schwimmen immer im Fahrwasser der USA. Ihr kommt zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus eine zentrale Rolle zu. Das sagt Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble von der CDU. Das stimmt natürlich auch. Doch der Einsatz ist nicht unproblematisch. In einer wegweisenden Entscheidung im Februar vergangenen Jahres hat das Bundesverfassungsgericht die Hürden für Online-Durchsuchungen hochgelegt. In einem Rechtsstaat ist Heimlichkeit staatlicher Eingriffsmaßnahmen die Ausnahme und bedarf besonderer Rechtfertigung, urteilen die Richter mit Blick auf Polizei und Verfassungsschutz. Ohne eine existenzielle Bedrohungslage sei eine so intime staatliche Überwachung grundsätzlich nicht angemessen. Dass der Staat Computer längst in großem Stile durch seinen Auslandsgeheimdienst infiltriert, war den Richtern in Karlsruhe allerdings ebenso unbekannt wie den Parlamentariern in Berlin. Ja, die sind sehr gutgläubig und sehr naiv. Erst seit kurzem kennen einige wenige Bundestagsabgeordnete die Dimension des Themas. Thema weltweite Finanzkrise, weltweite Finanzintrige. Mittlerweile wissen wir ein bisschen mehr über die, das könnte man schon fast sagen, die Finanzmafia, die von Wall Street aus über ihre Hedgefonds, über ihre Steuerparadiese versucht hat, die Welt als Casino zu betreiben und immer schwindelerregendere Profite zu machen mit immer absurderen Finanztransaktionen und Finanzmanövern. Am 15. September letzten Jahres, 2008 jedoch, verschwand ein Stützpfeiler dieses parasitären Finanzkapitalismus, die Bank Lehman Brothers, aus der Finanzwelt. Und mit Lehman verschwand die Finanzwelt, wie wir sie kannten. Es verschwand das Vertrauen, es verschwanden Milliarden Dollar und Euro. Am Ende, oder jedenfalls zwischenzeitlich sogar, die Überzeugung, dass der Kapitalismus des Westens das jetzt gültige Wirtschaftssystem sei, stabil und wetterfest. Mit dem 15. September 2008 begann die größte Wirtschaftskrise seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Krise, mit der die Welt jahrelang wird leben müssen. An jenem 15. September 2008 begann eine neue Unsicherheit. Das Weltwirtschaftsbeben. Das Lehman fiel gilt in New York heute als womöglich größter politischer Fehler aller Zeiten. Dümmer als die Schweinebucht-Aktion und folgenreicher als der Irakkrieg. Ja. Denn dass Regierungen überall auf der Welt heute über die Verstaatlichung von Konzernen nachdenken müssen, über Massenarbeitslosigkeit, auch über Migration und Staatsbankrotte als mögliche Folgen, letztlich also über eine Destabilisierung der Welt, das begann mit dem Fall Lehman und es liegt an diesen 48 Stunden im September 2008. Dass Regierungen immer neue Milliarden in die Finanzkreisläufe der Welt pumpen müssen, immer neue Löcher gestopft werden müssen und schon über immer neue Staatsschulden mit den wachsenden Risiken einer Inflation und einer Währungsreform nachdenken müssen, das alles hat mit Lehman zu tun. Lehman Brothers wurde 1850 von drei deutschen Brüdern in Montgomery, Alabama, gegründet und fing mit Kleinwaren und Baumwolle an, finanzierte den Eisenbahnbau, wuchs nach und nach, wurde nach 1970 zur viertgrößten Investmentbank der USA. 1984 kam der erste Absturz, Machtkämpfe, der Verkauf an American Express, das Ende ganz nah. Aber 1994 stieß American Express Lehman ab und ein gewisser Herr Fult wurde dort der Chef. Der Immobilienmarkt zog an, Lehman zog mit, in Amerika, in Asien, in Osteuropa. Die Wall Street erblühte und aus 5000 Lehman-Leuten wurden 10.000, später 15.000. Es fühlte sich nach Strategie und Vision an. Das passierte dann, sagen wir mal, in den 90er Jahren. Die Lehman-Erfolgsgeschichte hatte da einen ihrer Höhepunkte. Neben den Finanztransaktionen ging es natürlich auch um Öl. Wenn Lehman gebeten wurde, beim Verkauf zum Beispiel einer Raffinerie irgendwo im Baltikum zu vermitteln, dann ließ es vermuten, dass man da prächtig Geld verdienen konnte. Also, was machte Lehman? Sie kauften die Raffinerie gleich selber. Und drumherum wurde ein Ölgeschäft aufgezogen. Immer mehr ging es bei Lehman nun um Rohstoffe, um Pipeline-Netze, um Gewerbe, Immobilien, lauter liquides Zeug, so sagt einer, der sich auskennt. Schwankungsanfällig und in einer Bilanz schwer zu bewerten. 2006, das sagt ein Herr Andrew Gowers, wurde das regelrecht zu einem Kult. Nächste Etappe. Im Herbst 2007 kaufte Lehman zusammen mit einem weiteren Investor den Immobilienriesen Arkstone Smith für 22 Milliarden Dollar. Lehmann besaß nun einen gewaltigen Bestand an Immobilien. Obwohl solche Posten für eine Bank in der Bilanz eine Gefahr bergen. Sie sind kaum zu verkaufen, wenn der Markt dreht und die Preise fallen. Und der Markt drehte. Und je schwieriger es wurde, die illiquiden Vermögenswerte wieder loszuwerden, desto weniger taugten sie als Sicherheit, um an frisches Kapital zu kommen. Dabei hatte Lehmann zunächst eine ganz einfache Lösung gefunden, um an Fremdkapital zu kommen. Die Lehmann kreierten, wie die anderen Banken auch, sogenannte Zertifikate, die sie den Anlegern verkauften. Zertifikate sehen für den Kunden meist wie vielversprechende Anlagen aus. Der Kunde kauft ein Papier, in dem eine Bank Aktien von Siemens, Daimler oder BASF vermengt und denkt nicht im Traume daran, dass mit diesen drei Weltfirmen im Portfolio ein Totalverlust drohen könnte. Aber schon die Gewinnmargen sind ungewiss. Oft reicht es, dass einer der gebündelten Werte unter eine bestimmte Marke fällt, schon sinkt die Rendite auf Null. Der Käufer solcher Zertifikate gab Lehmann praktisch einen Kredit. Der Markt für Zertifikate war gerade in Deutschland so stark, weil deutsche Anleger, wie ein Banker, ein Ami-Banker sagt, als gierig und dumm gelten. Die Deutschen kann man also ganz schön abziehen. Das war ein Gerücht, ein Insider-Gewissen in Wall Street. Die Papiere hatten Namen wie Airbag Outperformance, also oder Step Up Express. Die Broschüren zeigten dann Bilder mit Serpentinen, die zum Gipfel führten, und grüne Bäume, Landschaften. Und die Citibank verkaufte die meisten Lehmann-Zertifikate an deutsche Kunden gegen Provision. Die Citigroup New York war mit 4,5% der Anteile einer der größten Einzelaktionäre der Firma Lehmann. 2005 gab Lehmann Zertifikate in Höhe von 45 Milliarden Dollar heraus. 2006 waren es 60 Milliarden. Während das Volumen anstieg, wurde der Wert der Lehmann-Wertpapiere fragwürdiger. Hat es Lehmann bewusst auf das Ersparte der Deutschen abgesehen, um die amerikanischen Verluste abzufedern? Aber sicher doch. Es war also bekannt, dass in Deutschland ein großer Sparmarkt existierte. Man wusste, die Deutschen sind relativ wohlhabend. Die haben sehr viel gespart. Da liegt sehr viel Geld herum für die ein gefundenes Fressen für die Finanzhaie natürlich. Jetzt muss man natürlich an dieses Geld ran. Deutschland war offenbar das Hauptziel der Spekulationen, weil Zertifikate dieser Art in Deutschland erlaubt sind, anders als zum Beispiel in Frankreich oder in den USA. Sieht darum ganz nach einem gezielten Angriff auf Senioren, wie zum Beispiel eine gewisse Frau Ingrid Deutsch aus, schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe dieser Woche. Zum Thema. Ingrid Deutsch ist eine dieser Großmütter, die nicht zur Ruhe kommen. Mit ihren 67 Jahren arbeitet sie noch zweimal in der Woche als Kinderbetreuerin. Sie macht einen Computerkurs, sie fährt mit einem alten Mini Cooper durch die Gegend. Nur vor der Zukunft als Pflegefall hat sie Angst. 50.000 Euro, die sie aus dem Verkauf einer Haushälfte bekommen hat, hatte Ingrid Deutsch gespart, um sich eine altersgerechte Wohnung zulegen zu können. Sie hat ihr Gespartes bei der Citibank angelegt, ihr Vermögen war bereits zusammengeschmolzen und jetzt, sagt sie, will ich nur noch Festgeld oder ein Sparbuch. Ingrid Deutsch fuhr in die Saarbrücker Innenstadt zu ihrer Citibank-Filiale mit ihrem festen Vorsatz, ihr Geld zu retten. Zurück fuhr sie mit Zertifikaten namens Alpha Express. Was sie nicht wusste, sie hatte eine Wette abgeschlossen darauf, dass sich ein Index aus den dividendenstärksten DAX-Unternehmen besser entwickeln würde als der DAX selber. So war das. Sollte der Dividendenindex an einem bestimmten Stichtag 20% unter dem DAX liegen, hätte Ingrid Deutsch die Wette verloren. Und Frau Deutsch hätte auch wetten können, dass das Wetter in Hamburg am 15. März besser sein wird als im Rest der Republik. Es wäre das gleiche Denkmuster gewesen. Bei dem Zertifikat hieß es im Kleingedruckten, könne es zum Verlust des eingesetzten Kapitals bis hin zum Totalverlust kommen. Das ist ja auch fleißig passiert. Da ist einiges verloren gegangen. Jedenfalls, die Zertifikate auf den deutschen Markt zugeschnitten gewesen, häufig auf ältere, extrem unaufgeklärte und obrigkeitstreue Menschen, die tun, was die Berater empfehlen, ohne nachzufragen. Die galten als AD-Kunden, als alt und doof. was die Leute damals nicht wussten und was jetzt mittlerweile bekannt ist. Und jeder, der damit zu tun hatte, weiß es. Derivate sind eine Art Termingeschäft. Ehrlicher wäre das Wort Wettscheine. Derivate sind einfach nur Wettscheine. Es geht um Optionen und sogenannte Futures, um Preise und Märkte der Zukunft, um sogenannte Swaps, bei denen Geschäftspartner etwa Kreditverträge austauschen, um mit Hilfe der höheren Finanzmathematik Vorteile zu erlangen, Kosten zu reduzieren, Variable in feste Zinszahlungen verwandeln zu können, je nach Belieben, je nach Bedarf, und zwischen den Partnern sitzt stets die Investmentbank, die alles rechnet und regelt und dafür fleißig Gebühren kassiert. Thank you.

Wir schreiben jetzt das Jahr 20 nach der Maueröffnung. In dieser Woche, ich glaube gestern, begann in Leipzig die Leipziger Buchmesse, eine sehr große Bücherschau, sehr wichtig und sehr einflussreich. Und eins der Hauptthemen auf dieser Buchmesse ist die Maueröffnung von vor 20 Jahren. Hören wir einmal ein paar Live-Töne, noch einmal aus dieser Zeit, und dann sprechen wir ein bisschen über Bücher zum Thema Berliner Mauer und die Öffnung. Berliner aus dem Ost- und Westteil der Stadt erklettern die Mauer. Volksfeststimmung beim Wiedersehen am Brandenburger Tor. In der Nacht war es geöffnet worden. 28 Jahre lang seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961 haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten hat ihre Schrecken verloren. Wahrscheinlich mehr als 100.000 DDR-Bürger haben bis zur Stunde die offene Grenze zu einem Besuch in West-Berlin und im Bundesgebiet genutzt. Vor allem in Berlin spielen sich bewegende Szenen ab. Dort wechselten seit der vergangenen Nacht zehntausende Menschen in beiden Richtungen über die Grenze. Manchmal entfielen die Kontrollen ganz. Die DDR hat inzwischen damit begonnen, Grenzbefestigungen zu beseitigen, um neue Übergänge in der Stadt einzurichten. Nach Angaben von DDR-Innenminister Dickel werden auch neue Grenzübergänge zur Bundesrepublik in Erwägung gezogen. So einen Taumel hat Berlin noch nicht erlebt. Noch immer kommen unzählige DDR-Bürger ohne Visum nach West-Berlin. Das Vorzeigen des Personalausweises genügt bisher. Mit Jubel und Freudentränen werden sie empfangen. Mindestens 1000 DDR-Bürger wollen für immer im Westen bleiben. Die Aufnahmelager sind überfüllt. Gewaltiger ist jedoch die Menge der Kurzbesucher. Der Kurfürstendamm ist dicht von Menschen, die einfach nur einmal gucken kommen wollen. Lange Schlangen bilden sich an den Auszahlungsstellen für das Begrüßungsgeld. 100 Mark erhält jeder Besucher. Gleich nebenan wird das Geld auch wieder ausgegeben. Viele Kaufhäuser und Restaurants offerieren Sonderangebote und akzeptieren auch Ostmark, normalerweise zum Kurs von 1 zu 10. Belagert werden aber auch die Wechselstuben. Weil so viele DDR-Bürger Ostmark in Westgeld getauscht hatten, rutschte der Wechselkurs zeitweise von 1 zu 12 auf 1 zu 9 ab. Am Nachmittag wurden allerdings auch große Mengen Ostmark, wahrscheinlich von Spekulanten, gekauft, sodass der Kurs wieder anstieg. Währenddessen feiern die Berliner das wohl freudigste und spontanste Fest ihrer Geschichte. Zehntausende versammeln sich vor und auf der Mauer am Brandenburger Tor. Immer noch fassungslos und oft mit Tränen in den Augen. Schon gestern Nacht knallten am Brandenburger Tor und an allen anderen Grenzübergängen die Sektkorken. Es spielten sich bewegende Szenen ab, nachdem sich die neue Regelung in beiden Teilen Berlins herumgesprochen hatte. Die ersten DDR-Bürger, die im Trabi oder zu Fuß über die Kontrollpunkte kamen, mussten noch ihren Personalausweis zeigen. Nach Mitternacht waren die Grenzkontrolleure dem Ansturm nicht mehr gewachsen. Sie verloren völlig die Übersicht. Westberliner gingen sodann ungehindert nach Ostberlin und unzählige Ostberliner kamen nach Westberlin, meist nur für eine kleine Stadtrundfahrt. Der Verkehr in der Innenstadt brach auf diese Weise zusammen. Der Kurfürstendamm wurde eine einzige Partyfläche. Bis in die Morgenstunden waren 100.000 auf den Beinen und feierten. So hatte die Regierung sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Zur Leipziger Buchmesse, die gestern ihre Tore öffnete, haben sich insgesamt 2135 Aussteller aus 38 Ländern eingefunden. Sie wollen voraussichtlich 130.000 Besuchern 25.000 Neuerscheinungen präsentieren. Eine Besonderheit der Leipziger Buchmesse sind die vielen Lesungen auf dem Gelände und in der Stadt. 1.900 Veranstaltungen mit Autoren aus dem In- und Ausland sind angekündigt. Dieses Jahr stürzt sich die Verlagsbranche natürlich auf das Thema Mauerfall, auf das Mauerfall-Jubiläum. Zur Leipziger Buchmesse erscheint ein ganzer Schwung deutsch-deutscher Bücher. Die Autoren verlangen, dass 20 Jahre danach auch der Westen über seine Rolle in der Geschichte des geteilten Landes nachdenkt. Werfen wir einen Blick auf die Bücherliste, die hier der Spiegel diese Woche anbietet. Da haben wir einmal einen Titel von Herrn Friedrich Thiessen, der heißt Die Wessis. Erschienen im Böhlau Verlag in Köln, 364 Seiten. Und es geht um die Menschen, die erlebten und die fassungslos waren, als die Mauer aufging. Sie lachten und weinten und jubelten den Trabis zu. Die Bilder laufen hier gerade über meinen YouTube-Bildschirm. Ein paar O-Töne im Hintergrund. Und es geht um den Weg in die sogenannte Freiheit. Die Sektkorken flogen, alle waren sich einig. Hier passiert Weltgeschichte, glückliche Geschichte. Wahnsinn, Wahnsinn. Doch nun sind sie plötzlich da zur Leipziger Buchmesse, Werke über die DDR massenweise. Denn es gibt dieses Jubiläum. Im Herbst, wie gesagt, wird es 20 Jahre her sein, dass die Mauer fiel. Das Jubiläum elektrisiert nicht nur die Ost-, sondern auch die Westdeutschen. Die meisten, die heute über 30 sind, gönnen sich präzise an jene jubelnden Tage und Nächte in der Geschichte ihres Heimatlandes erinnern. Mag die DDR-Geschichte im allgemeinen Empfinden nur den Ostdeutschen gehören, so ist das beim Mauerfall anders. Er gehört allen Deutschen, hüben wie drüben. Und diese allseitige Identifikation mit dem Jubiläum könnte nun den Büchern helfen. DDR-Erinnerung aus Anlass des Mauerfalls, das könnte auf dem Buchmarkt funktionieren. Die Verlage klotzen, so schreibt der Spiegel. In seiner wirtschaftswissenschaftlichen Studie Die Wessis, die ich gerade schon angekündigt habe, hat Herausgeber Friedrich Thiessen das wundersame Verhalten westdeutscher Führungskräfte beim Aufbau Ost begutachten lassen, ausgehend von einem Missstand. In den meisten Analysen der Wendezeiten kommen die Wessis nicht vor. Ein weiteres Buch heißt Wunder muss man ausprobieren von Herrn Reinhard Höppner, erschienen im Aufbau Verlag Berlin. In diesem Buch geht es um Biografien von Ostdeutschen. Dann gibt es da ein Buch von Egon Krenz, über den der Wolf Biermann gerade in seinem Lied die verdorbenen Greise so böse gelästert hat. Egon Krenz, Gefängnisnotizen, Edition Ost, ein Berliner Verlag, 240 Seiten. Da schreibt also der letzte Generalsekretär der SED und ewige Zweck-Ostalgiker Egon Krenz, der ist heute 71. Er hat seine Gefängnisnotizen veröffentlicht, die Gedanken, die er in den Jahren 2000 bis 2003 aufschrieb, als er wegen Totschlags und Mitverantwortung für das Grenzregime der DDR inhaftiert war. Krenz lässt in seinem Buch den Westen alt und böse aussehen, kann man sich denken. Und fühlt sich für die Schüsse an der Grenze nicht verantwortlich. Natürlich nein, der hatte damit nichts zu tun. Das politische Verhalten der DDR lässt sich nur richtig bewerten, so Krenz, O-Ton, wenn er ins Verhältnis zu dem der alten Bundesrepublik gesetzt wird. Das behauptet er. Ein anderes Buch heißt Westbesuch. Die Autorin heißt Jutta Voigt, erschienen im Aufbau Verlag Berlin. Die Journalistin Jutta Voigt ist 67 Jahre alt und sie nähert sich in ihrem wunderbaren Buch, so schreibt der Spiegel, Westbesuch, dem deutsch-deutschen Thema wie eine Paartherapeutin, die verkrachte Eheleute vor der nahenden Silberhochzeit behandeln muss. Ein weiteres Buch, ein weiterer Titel zum Thema 20 Jahre Mauerfall auf der Leipziger Buchmesse ist Das Wunder der friedlichen Revolution von Jan Schönfelder, das ist der Herausgeber, erschienen im EVA Verlag in Leipzig. Es handelt sich also um eine Anthologie, Das Wunder der friedlichen Revolution, und da erinnern sich verschiedene Prominente an die Zeit des Mauerfalls. Zum Beispiel die heute 59-jährige Freya Klier an ihren denkwürdigen Talkshow-Besuch im September 89. Da hatte sie nämlich geahnt, dass die Mauer fiel. Da hatte sie gesagt, Moment, ich suche das mal gerade. Die saß also im westdeutschen Talkshow-Studio und da wurde sie gefragt, wie lange die Mauer noch hält. Und dann sagte sie, Och, vielleicht 2015. Und da wurde gelacht und ein anderer sagte, nein, nein, 2050. Die Nacht, in der die Mauer fiel, herausgegeben von Renate Deckert, sind diverse Schriftsteller, die berichten und sich dabei auf die historischen Stunden des 9. November konzentrieren. Für die Schriftstellerin Katrin Schmidt, die ist 50, erweist sich die Erinnerung an jenen Tag als Schock, weil ihr der Gedanke wie ein Beil ins Gehirn fährt, dass sie damals in der SED war. Weiterer Titel über die Buchmesse sind Renatus Deckert, Die Nacht, in der die Mauer fiel, Thomas Brasch, Ich merke mich nur im Chaos, Surkamp Verlag, Stan Nadolny und Jens Sparschuh, Putz- und Flickstunde, erschien im Piper Verlag München, und Hans-Otto Bräutigam, Ständige Vertretung, eine diplomatische Betrachtung der damaligen Ereignisse. Vom Hin und Her verschiedener Ansichten lebt, wie gesagt, der Gesprächsband der Schriftsteller Stan Nadolny, der ist 66, und Jens Sparschuh, der ist 53. Für Putz- und Flickstunde, zwei kalte Krieger erinnern sich, haben sich West- und Ostautor bei Espresso und Lausitzer Wasser zusammengesetzt, laut über ihre Zeit beim Militärdienst nachgedacht und mitgeschnitten. Nadolny war bei der Bundeswehr, Sparschuh bei der Nationalen Volksarmee. Sie lassen ihre Gedanken kreisen über die Absurdität martialischer Rituale im Kalten Krieg. Zwischendurch singen sie Militärlieder, was ihnen halt so in den Sinn kommt. Wolf Biermann hatte kurz nach der Maueröffnung eine CD herausgegeben, die heißt Gut Kirschenessen, Saira. Und da geht es natürlich, wie bei allem, was Wolf Biermann singt, um Ost-West, um die Zerrissenheit seiner selbst, um, wie gesagt, das Regime, den Stalinismus, den er einmal bejubelt hat. Und es geht auch, das hatte er natürlich auch erkannt, um die Gefahr, was jetzt passieren würde, wenn der Westen sich über die DDR hermacht. Wir wissen, wie es ausgegangen ist. Wolf Biermann sang damals, verkauft uns nicht. Paul Kunkel, Arbeiterdichter im VEB Chemie Leuna, schrieb dieses Lied für seinen Kollegen Biermann, für dessen ersten Auftritt am 1. Dezember 1989 in Leipzig. Wir haben uns selber die Freiheit erobert und waren nur Menschenmaterial. Doch jetzt soll uns auch nicht der Westen schlucken, die Brüder und Schwestern vom Großkapital. Die Haie mit harter Währung kommen schon angeschwommen und sind so frei und schnappen sich unser Oma ihr klein Häuschen in Mecklenburg für ein Appel oder Ei. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Wir brauchen keinen Konkursverwalter, Hans Motor, du, da geht's nicht lang. Verramsch uns nicht an Krupp und Thyssen, Mercedes-Benz und die Deutsche Bank. Fleiß, Freiheit, Spaß und Menschenwürde sind unser stärkstes Kapital. Wir wollen endlich eigene Fehler machen und nicht die des Westens noch einmal. Verkauf nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk. Wir bleiben hier, das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Nein, VEB-Leuner, geschluckt und verdaut von Bayer Leverkusen sogleich. Nein, RW Treptow, die schrottreife Braut, holt sich Herr Siemens heim ins Reich. Elektrokohle Lichtenberg, Zeiss Jena steht im Hemde da und bietet den welken Busenpfeil für ein paar Westmark, tralala. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk, wir bleiben hier. Das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Wir lassen uns niemals wieder schlagen ans Kreuz mit Stempel und Stacheldraht. Verflucht! Und erneuert sei die Partei, die uns verkauft und verraten hat. Jetzt wird unser Land zum ersten Male ein Land, in dem man leben könnt. Wir brauchen Hilfe, doch nur von dem, der uns ein eigenes Leben gönnt. Verkauft nicht die ganze bankrotte Firma. Wir sind das Volk. Wir bleiben hier, das Einzige, was an den Westen verkloppt wird, die Mauer in Stücke als Souvenir. Otra película que recomiendo verla, que no tiene nada que ver con la brutalidad y la violencia de los años 70 del grupo Barabanov, es Cerezos en Flor, una película de Doris Dorieux. Sinopsis de la película. Trude decide no decirle a su marido Rudy que este tiene una enfermedad terminal. Tanto Rudy como Trude son jubilados. Convence a Rudy para que vayan a visitar a sus hijos y nietos a Berlín. Rudy y Trude viven en Baviera, en el sur de Alemania, pero ahí se dan cuenta de que sus familiares no tienen tiempo para ellos. De repente, Trude muere. Rudy está desesperado. A través de una amiga de su hija, comprende que el amor que sentía para él la apartó de lo que realmente quería hacer en la vida. Para homenajearla, se embarca en un último viaje que le llevará a Tokio, en donde se celebra el Festival de los Cerezos en Flor, un canto a la belleza, la transitoriedad y los nuevos comienzos. Una película, dirección y guión de la señora Doris Dorieux, con el señor Elmar Weppa como Rudy, en Alemania un muy conocido, pero muy conocido actor. Trudy, Hannelore Elsner, también un factor, es como Charo López aquí para el cine español, es Hannelore Elsner en Alemania. Una chica japonesa, en la película se llama Yu, y es la señorita Aya Irizuki. Y Nadia Uhl es la amiga de la hija de Trudy y Rudy. De la directora Doris Dorieux ya se conoce un montón de películas. Por ejemplo, Hombres, Hombres, Mena, de 1984, o El interior de la ballena, la película Paraíso, la película Lumio y yo, y Shondea, de 1987, Dinero Gel, de 89, Feliz cumpleaños Turco, Happy Birthday Turco, del año 92, Desnudos, Nackt, El pescador y su mujer, de Fichons and a Frau, del año 2005, How to Cook Your Life, del año 2007, y ahora Cerezos en Flor. Kirschblüten, Hanami. Otra película que será un caramelo para todos los fans de la señora Hildegard Knef será la película Hilde. Aquí tenemos una información sobre Hilde. Hilde Kalkneff. Kai Wessel hat Hildegard Knef ein Filmdenkmal gesetzt. Dieser mutigsten, lautesten und irgendwie auch weisesten Frau des deutschen Showgeschäfts. Angelehnt an Knefs Buch Der geschenkte Gaul erzählt Hilde vom ersten Teil ihrer Kämpferkarriere. Vom Überleben des Krieges in Berlin, von ihrer Liebe zum Schauspiel, zu Nazis und US-Soldaten, vom Hass auf Hollywood und schließlich von der Entdeckung ihrer unvergesslichen Stimme. Dein Gesicht verschwimmt, alle Ängste nimmt und dein Mund bestimmt die Zeit. Mit 16 sagte ich still, ich will. Warum willst du Schauspielerin werden? Weil ich begabt bin. Woher willst du das wissen? Ich weiß es eben. Wenn du mit der Kunst verheiratet bist, dann hast du die Kritik zur Schwiegermutter. 4 Sterne kriegt Hilde. Es ist nicht der Hammer wie einst Edith Piaf und Makatsch bleibt auch immer Makatsch, aber Hilde macht klar, dass Deutschland einst echte Stars hatte und das ist doch schon mal viel wert. Und noch so eine Nummer des Ja, das war geliehen aus dem Stern-Video, aus den Kinoreportagen des Stern. Da ist eine sehr charmante Dame, die bringt uns das Kino wirklich sehr, sehr nah. Das Magazin heißt Sneak, das Kinomagazin der Zeitung Stern. Das ist Frau Sophie Albers, die Kinoexpertin von Stern.de, die stellt die Filme der Woche vor. Wie gesagt, Rosa-Rote Panther, der ist schon vorgestellt. Und eben das Biopic Hilde, das Leben der deutschen Ikone Hildegard Knef. Dann sind es 2. das wird keiner ergründen. Mal bleibt's fürs Leben und mal bleibt es eben nur Liebe. Der Mensch an sich ist feige und schämt sich für sein Gefühl, dass es nur keiner zeige, weil die Moral es so will. Doch wenn im Fall des Falles er sich im Dunkeln versteckt, der liebe Gott sieht alles und hat ihn längst entdeckt. Eins und eins, das macht zwei. Drum küss und lächle dabei, wenn dir auch manchmal zum Heulen ist. Glücklich wer das heute genießt und was vorbei ist, vergisst. Es kommt, wie es kommen muss. Erst kommt der erste Kuss, dann kommt der letzte Kuss, dann der Schluss. Ja, unser Niemandsland neigt sich jetzt doch wieder langsam dem Ende zu. Mein italienischer Kollege Roberto ist hier schon ins Studio gekommen und hat mir etwas auf den Tisch gepackt. Das ist die Zwischenmusik. Die bringe ich immer zwischen unseren beiden Sendungen. Und wie gesagt, das war heute doch ein bisschen viel Kino in unserem Niemandsland. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Gelegenheit, euch all diese Filme auch anzusehen. Das wäre natürlich klasse. Wie gesagt, hier in Barcelona laufen in den Kinos die zwei Filme Kirschblüten, Cerezos en Flor und heute angelaufen der Bader-Meinhof-Komplex. Den Film über Hildegard Knef, den werden wir wohl hier garantiert nicht zu sehen bekommen. Das ist nicht spektakulär genug. Und wie gesagt, auch Frau Knef ist hier in Spanien so gut wie unbekannt. Für mich bist, bin ich nicht für dich. Wie ein Feuer in der Nacht leuchte ich nicht für dich. Ich hab das alles nicht ausgewählt. Ich hab nur da gestanden, wo die Liebe hinfällt. So wie du für mich scheinst, scheine ich nicht für dich. Meine Wärme erreicht dich nicht. Ich hab meine Ziele nie so hoch gestellt. Ich hab bloß da gestanden, wo die Liebe hin. Dein Herz war gebrochen schon vor meiner Zeit. Ich werd nicht die sein, dies wieder heilt. Für mich wäre es besser, dich nicht mehr zu sehen. Ich bin groß und stark überstehen. Sag mir, was ich tun soll, allein in meinem Schiff auf hoher See. Sag mir, was ich tun soll. Nicht weiter tragisch, es gibt Schlimmeres auf der Welt, ist doch nur ein Versprechen, das niemand hält. Ich hab mir das alles anders vorgestellt, ich werd immer dastehen. Wo die Liebe hinfällt. Genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan: Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Mit 15 hatte ich eine Idee. Ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Alle fanden, ich hätte Talent. Und gaben mir Rollen, die's Programm nicht mal nennt. Der Star wurde krank, das war mir genehm. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. Von nun an ging's bergab. Mal war ich die Brave, mal war ich der Mann. Mal war ich in Nerzen, mal ganz ohne Hemd. Amerika sprach, es sei ohne mich arm. Und ich hatte Mitleid und folgte dem Alarm. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich berühmt und weinte im Glück. Erregt in die Heimat zurück, bekam einen Preis und wurde verwöhnt. Doch nach einer Pleite, da war ich verwöhnt. Von nun an ging's bergab. Jetzt war ich beleidigt, dann war ich verstört. Doch dann hat mich einer singen gehört. Ich hab ihn gewarnt, doch er sagte, ich muss. Und damit begann der neue Verdruss. Es war nicht meine Schuld. Ich bitte um Geduld. Ja, fast sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ich möchte noch etwas ankündigen, und zwar am Dienstag, dem kommenden Dienstag, dem 17. März, um 20.30 Uhr und um 22.15 Uhr. Im Cine Maldà, in der Calle Maldà, no, in der Calle del Pi, Entschuldigung, Nummer 5 hier in Barcelona. Full Metal Village, una película en el Cine Maldà, aquí en la Calle del Pi 5, aquí en Barcelona, el martes 17 de marzo, el martes que viene, a las 8 y media de la tarde y también a las 10 y 15 de la noche. En este documental, que se llama Full Metal Village, la directora Sung Yong-sho, de origen surcoreano, echa una mirada fresca y curiosa a un acontecimiento muy particular. Cada año, 40.000 aficionados al heavy metal se reúnen en un pequeño pueblo en el norte de Alemania para festejar el festival más grande del mundo dedicado a este tipo de música. Grupos como Cannibal Corpse, Death Angel y Sodom tocan entre vacas que pastan y campesinos que siguen su vida normal. Podría ser material para mostrar una pequeña guerra de culturas. Sin embargo, el encuentro transcurre pacíficamente. Cine Maldad, 17 de marzo, martes que viene, a las 8:30 de la tarde en el Cine Maldad, calle del Pi. Und ich sage tschüss, adeo, adios, bis nächste Woche Freitag. Euer Detlef Erskatz, agur, yo, adeo, haltet die Ohren steif, bleibt an den Radios, jetzt geht's weiter mit Sibaldone auf Italienisch hier bei Contrabanda FM. Morgen zwischen 10 und 12 Uhr vormittags wird diese jetzige, heutige Sendung wiederholt und wir sind natürlich im Internet zu hören und später dann auch zeitversetzt im Podcast. www.niemandsland.contrabanda.org. Tschüss, adeo. Allerseits.